Ich habe kein Messer und keine Gabel. Ich habe keinen Löffel. Du lieber Himmel, das macht nichts. Nicht so schlimm. Dein Fehler ist, du bist ein bisschen zerstreut. Aber keine Rose ohne Dornen.